Schizofamilie, du Fotze! Drei auf Schizofamilie, du Fotze! Drei auf Schizofamilie, du Fotze! Drei auf Schizofamilie, du Fotze! Drei auf Schizofamilie, du Fotze! Drei auf Schizofamilie, du Fotze! Komplett den Verstand verloren? Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last. Need you by my side. Every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heartbeat fast? different, no from infinity. That's a mystery. I feel above the ground.